das Volk auf dieser Erde. Wann fangen wir ja schwach? So wunderbar soll es wieder werden, alle vereint in einem großen Deutschland. So wunderbar soll es wieder werden, alle vereint in einem großen Deutschland. Ja, wo beraubte uns den deutschen Osten, der glaubte, der will ewig sein. Doch das soll den Kopf und Kragen kosten, wenn schon reich der Deutschlands Osten heim. Doch das soll den Kopf und Kragen kosten, wenn schon weit der Deutschlands Osten heim. Deutschland erwacht, seht ihr die Feinde zittern, dieses Mal gibt es kein Pardon. Was auch passiert, ob Fels und Reiche splittern, diesmal kommt der Jude nicht davon. Was auch passiert, ob Fels und Reiche splittern, diesmal kommt der Jude nicht davon. Und was erwacht, den Kreuz wir nicht halten, deutsches Volk, du bist das Volk auf dieser Erde, das einem Krieg von Feinden widerstand. So wunderbar soll es wieder werden, alles vereint in einem Großdeutschland. So wunderbar.